Abschnitt 16 aus Armadale, dritter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Neuntes Kapitel, Teil 1. Es regnete die ganze Nacht und als der Morgen kam, regnete es noch immer. Midwinter wartete gegen seine Gewohnheit bereits im Frühstückszimmer, als Ellen in dasselbe eintrat. Er sah matt und abgespannt aus, aber sein Lächeln war milder und sein ganzes Wesen ruhiger als gewöhnlich. Zu Ellens großer Überraschung brachte er, so wie der Diener das Zimmer verlassen, den Gegenstand ihrer Unterhaltung vom gestrigen Abend selbst zur Sprache. »Ich fürchte, du hast mich gestern Abend sehr ungeduldig und gereizt gefunden«, sagte er. »Ich will dies heute Morgen wieder gut zu machen suchen. Ich bin alles anzuhören bereit, was du mir in Bezug auf Miss Gwilt sagen möchtest.« »Ich möchte dich nicht gern damit quälen«, sagte Ellen. »Du siehst aus, als ob du schlecht geschlafen hättest.« »Schon seit einiger Zeit habe ich nicht gut geschlafen«, erwiderte Midwinter ruhig. »Es ist etwas nicht in Ordnung mit mir, aber ich glaube, das Mittel entdeckt zu haben, mich selbst ohne ärztlichen Beistand wiederherzustellen.« »Ich werde nachher mit dir darüber sprechen. Lass uns zuvor auf das zurückkommen, wovon du gestern Abend sprachst. Du erwähntest einer Verlegenheit.« Er stockte und endete den Satz mit so leiser Stimme, dass Ellen ihn nicht hören konnte. »Es wäre vielleicht besser«, fuhr er fort, »wenn du, anstatt mit mir zu sprechen, dich an Mr. Brock wenden wolltest.« »Ich möchte lieber mit dir sprechen«, entgegnete Ellen. »Doch sage mir zuvor, ob ich gestern Abend recht oder unrecht hatte, wenn ich dachte, du missbilligtest mein Interesse für Miss Gwilt.« Midwinters hageren, nervösen Finger begannen, das Brot auf seinem Teller zu zerkrümeln. Zum ersten Mal wandte er den Blick von Ellen ab. »Wenn du irgendeinen Einwand dagegen zu erheben hast, so möchte ich denselben hören«, fuhr Ellen fort. Midwinter blickte plötzlich mit leichenblassen Wangen wieder auf und heftete seine funkelnden schwarzen Augen fest auf Ellens Gesicht. »Du liebst sie«, sagte er. »Liebt sie dich?« »Du wirst mich nicht für eingebildet halten«, erwiderte Ellen. »Ich sagte dir gestern Abend, dass ich Gelegenheit gehabt, sie heimlich zu sehen.« Midwinters Blicke senkten sich wieder zu den Brotkrumen auf seinem Teller nieder. »Ich verstehe«, unterbrach er ihn schnell, »du hast dich gestern Abend getäuscht. Ich hatte nichts einzuwenden.« »Gratulierst du mir nicht?«, fragte Ellen ein wenig unruhig. »Ein so schönes, ein so gescheites Weib.« Midwinter reichte ihm die Hand. »Ich bin dir mehr als bloße Glückwünsche schuldig«, sagte er. »Bei allem, was zu deinem Glücke beiträgt, bin ich dir meinen Beistand schuldig.« Er drückte Ellens Hand mit nervöser Heftigkeit. »Kann ich dir behilflich sein?«, fragte er immer mehr erbleichend. »Mein lieber Junge«, rief Ellen aus, »was fehlt dir nur? Deine Hand ist eiskalt.« Midwinter lächelte matt. »Ich bewege mich stets in Extremen«, sagte er. »Als du mir im alten Dorfwirtshause jener westlichen Grafschaft zum ersten Male die Hand reichtest, war diese so heiß wie Feuer. Lass mich von jener Schwierigkeit hören, über die du dich noch nicht ausgesprochen hast. Du bist jung, reich, dein eigener Herr, und sie liebt dich. Was kann da noch im Wege liegen?« Ellen zögerte. »Ich weiß kaum, wie ich mich darüber ausdrücken soll«, erwiderte er. »Wie du sagst, ich liebe sie und sie liebt mich, und dennoch ist etwas Fremdes zwischen uns. Man schwatzt ziemlich viel von sich selber, wenn man verliebt ist. Ich wenigstens tue dies. Ich habe ihr alles von mir und meiner Mutter erzählt und wie ich zu diesen Gütern kam und alles Übrige. Nun, obgleich mir dies nicht auffällt, solange wir beisammen sind, kommt mir doch, wenn ich von ihr fort bin, hin und wieder der Gedanke, dass sie ihrerseits nicht viel sagt. Ja, ich weiß nicht mehr über sie, als du von ihr weißt.« »Meinst du damit, dass du nichts von Miss Gwilts Familie und Angehörigen weißt?« »Das ist's genau, was ich sagen will.« »Hast du sie nie darüber befragt?« »Ich sagte neulich etwas der Art«, erwiderte Ellen, »und ich fürchte, dass ich es wie gewöhnlich falsch angefangen habe. Sie sah, ich kann dir's nicht beschreiben, nicht gerade verdrossen aus, aber, oh, was vermögen nicht Worte. Ich gäbe die Welt darum, Midwinter, wenn ich deine Geschicklichkeit besäße, im rechten Augenblicke das rechte Wort zu finden.« »Sagte Miss Gwilt irgendetwas zur Erwiderung?« Das ist gerade, was ich dir soeben mitteilen wollte. Sie sagte, ich werde Ihnen eines Tages eine traurige Geschichte von mir und meiner Familie zu erzählen haben, Mr. Armadale, aber Sie sehen so glücklich aus und die Umstände sind von so trauriger Art, dass ich kaum den Mut besitze, jetzt davon zu sprechen. Ach, sie weiß sich auszudrücken. Mit Tränen in den Augen, mein lieber Junge, mit Tränen in den Augen. Ich gab natürlich dem Gespräch sofort eine andere Wendung und jetzt ist die Schwierigkeit die, wie ich auf den Gegenstand zurückkommen kann, mit Zartgefühl und ohne sie abermals weinen zu machen. Wir müssen darauf zurückkommen, wie du einsehen wirst. Nicht etwa meinetwegen, ich bin es vollkommen zufrieden, sie zunächst zu heiraten und dann erst von ihren traurigen Familienverhältnissen zu hören, die Ärmste. Aber ich kenne Mr. Brock. Wenn ich ihm bei Mitteilung der Geschichte, was ich natürlich tun muss, nicht über ihre Familie zufriedenzustellen imstande bin, so wird er von Grund aus gegen die ganze Sache sein. Ich bin natürlich mein eigener Herr und kann tun, was mir beliebt, aber der liebe alte Brock war ein so guter Freund meiner armen lieben Mutter und ist auch mir ein so guter Freund gewesen. Du verstehst mich, nicht wahr? Gewiss, Alan. Mr. Brock ist dir ein zweiter Vater gewesen. Eine Differenz zwischen euch in einer so ernsten Sache wie diese würde für euch beide höchst schmerzlich sein. Du musst ihn überzeugen, dass Miss Gwilt, und ich bezweifle nicht, dass sie dies beweisen wird, in jeder Beziehung würdig ist. Die Stimme versagte ihm wieder seinen Willen und er ließ den Satz unbeendet. Ganz mein Gefühl in der Sache, unterbrach ihn Alan redselig. Jetzt können wir zu dem kommen, worüber ich dich besonders zu Rate ziehen wollte. Wenn du in meiner Lage wärest, Midwinter, so würdest du ihr die rechten Worte sagen können. Du würdest es zart tun, selbst wenn du dabei völlig im Dunkeln tappen müsstest. Dies kann ich aber nicht. Ich bin ein fürchterlicher Pfuscher. Ich habe eine schreckliche Angst, dass ich, wenn ich nicht gleich zu Anfang einen Wink erhalte, der mir zur Wahrheit verhilft, etwas sagen dürfte, was sie betrüben würde. Familienkummer ist so eine delikate Angelegenheit, namentlich bei einem so zartfühlenden, weichherzigen Wesen wie Miss Gwilt. Es mag irgendeinen schrecklichen Todesfall in der Familie gegeben haben, irgendein Verwandter, der Schande auf sich geladen, irgendeine niederträchtige Grausamkeit, die das arme Ding gezwungen hat, als Erzieherin in die Welt hinauszugehen. Nun, da ich der Sache nachdachte, fiel es mir ein, dass der Major mich vielleicht auf die rechte Spur leiten könne. Die Wahrscheinlichkeit liegt nahe, dass er von Miss Gwilts Familienverhältnissen unterrichtet worden ist, ehe er sie als Erzieherin annahm. Meinst du nicht? Das ist allerdings möglich, Alan. Abermals meine Ansicht. Ich denke daher, mit dem Major zu sprechen. Wenn ich die Geschichte zuvor von ihm erfahren könnte, würde ich dann so viel besser mit Miss Gwilt darüber sprechen können. Du rätst mir, es mit dem Major zu versuchen, nicht wahr? Eine Pause trat ein, ehe Midwinter antwortete. Als er endlich erwiderte, geschah dies mit einigem Widerstreben. »Kaum weiß ich, was ich dir raten soll, Alan«, sagte er, »es ist dies eine sehr heikle Sache.« »Ich glaube, dass du es an meiner Stelle bei dem Major versuchen würdest«, entgegnete Alan, der ihm eigenen subjektiven Anschauung Worte verleiht. »Wohl möglich«, sagte Midwinter mit immer größerem Zögern. »Doch wenn ich wirklich mit dem Major spräche, würde ich mich an deiner Stelle sehr in Acht nehmen, mich nicht in eine schiefe Stellung zu bringen. Ich würde sehr vorsichtig sein, um bei niemandem der Niedrigkeit verdächtig zu werden, als ob ich hinter dem Rücken eines Weibes mich in dessen Geheimnisse eindrängen wolle.« Alan wurde dunkelrot. »Gerechter Himmel, Midwinter«, rief er aus, »wer könnte solchen Argwohn gegen mich heben?« »Niemand, Alan, der dich wirklich kennt.« »Der Major kennt mich. Der Major ist der letzte Mensch in der Welt, der mich missverstehen würde. Alles, was ich von ihm verlange, ist, dass er, wenn er es vermag, mir behülflich ist, über diesen delikaten Punkt mit Miss Gwilt sprechen zu können, ohne ihre Gefühle zu verletzen. Kann es zwischen zwei Ehrenmännern wohl etwas Einfacheres geben?« Anstatt hierauf zu antworten, richtete Midwinter noch mit gezwungenem Wesen eine Frage an ihn. »Beabsichtigst du, Major Milroy von dem in Kenntnis zu setzen, was in Wirklichkeit hinsichtlich Miss Gwilts deine Absicht ist?« sagte er. Alans Wesen veränderte sich augenblicklich. Er zögerte und sah verlegen aus. Ich habe daran gedacht, sagte er, und ich denke, erst zu sondieren und es ihm dann entweder zu sagen oder zu verschweigen, je nachdem die Sache sich anlässt. Ein so umsichtiges Verfahren stand mit Alans Charakter in zu auffallendem Widerspruch, um nicht jeden, der ihn kannte, zu überraschen. Midwinter gab deutlich sein Erstaunen zu erkennen. »Du vergissest jene alberne Kurmacherei zwischen mir und Miss Milroy«, fuhr Alan immer verlegener werdend fort. »Der Major mag dieselbe vielleicht bemerkt und gedacht haben, ich beabsichtige nun, was ich eben nicht beabsichtigte. Es möchte etwas ungeschickt herauskommen, nicht wahr, wenn ich vor seinen Augen anstatt seiner Tochter, seiner Erzieherin einen Antrag machte?« Er wartete auf eine Antwort, doch keine erfolgte. Midwinter öffnete die Lippen, um zu sprechen, schloss dieselben jedoch plötzlich wieder. Alan, dem des Freundes Schweigen unbehaglich war, der sich aber durch gewisse Erinnerungen an die Majors Tochter, welche durch das Gespräch hervorgerufen worden waren, bei diesem Schweigen doppelt unbehaglich fühlte, stand vom Tische auf und machte der Unterhaltung ein wenig ungeduldig ein Ende. »Komm, komm«, sagte er, »mache kein so vielsagendes Gesicht, mache nicht Berge aus Maulwurfshügeln. Du trägst auf deinen jungen Schultern ein so altes, altes Haupt, Midwinter. Lass uns endigen mit all diesem Dafür und Dawider. Willst du mir mit deutlichen Worten gesagt haben, dass es nicht tunlich sei, mit dem Major zu reden?« »Ich kann nicht die Verantwortlichkeit auf mich nehmen, dir das zu sagen, Alan. Um noch deutlicher zu reden, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich dir in unserer gegenwärtigen Beziehung zueinander irgendwelchen richtigen Rat zu geben imstande wäre. Das Einzige, worüber ich mir sicher bin, ist, dass ich wohl nicht Unrecht tun kann, wenn ich dich bitte, zwei Dinge zu tun. Und diese sind, wenn du mit Major Milroy sprichst, so erinnere dich meiner Warnung. Ich bitte dich, überlege wohl, ehe du sprichst. Ich will überlegen, fürchte nichts. Und dann schreibe an Mr. Brock und sage ihm alles, ehe du irgendeinen ernsten Schritt in dieser Sache tust. Willst du mir dies versprechen? Von ganzem Herzen, was weiter? Weiter nichts. Ich habe mein letztes Wort gesprochen.« Alan ging nach der Tür. »Komm auf mein Zimmer«, sagte er, »und ich will dir eine Zigarre geben. Die Diener werden sogleich hier hereinkommen, um den Tisch abzuräumen, und ich möchte noch von Miss Gwilt sprechen.« »Warte nicht auf mich«, sagte Midwinter, »ich folge dir in wenigen Minuten.« Er blieb sitzen, bis Alan die Türe geschlossen. Dann stand er auf und nahm aus einem Winkel des Zimmers einen fertig gepackten Mantelsack hinter einer Fenstergardine heraus, wo derselbe verborgen gelegen hatte. Wie er mit dem Mantelsack in der Hand sinnend am Fenster stand, schlich sich ein seltsam alter, sorgenvoller Ausdruck in sein Gesicht. Er schien in einem Augenblicke den Rest seiner Jugend zu verlieren. Was der schnellere Blick des Weibes schon seit mehreren Tagen entdeckt, hatte die langsamere Auffassung des Mannes sich erst in der vergangenen Nacht klar gemacht. Der Schmerz, der ihm bei Alans Bekenntnisse durchs Herz gezuckt, hatte Midwinter zum ersten Male die Wahrheit klar und deutlich vor die Seele geführt. Er war sich bewusst gewesen, Miss Gwilt bei der ersten Begegnung nach jener denkwürdigen Unterredung mit ihr in Major Milroys Garten mit neuen Blicken und neuen Empfindungen angesehen zu haben. Er war sich seines zunehmenden Interesses an ihrer Gesellschaft, seiner immer größeren Bewunderung ihrer Schönheit bewusst gewesen, aber er hatte bis jetzt nichts von der Leidenschaft gewusst, die sie in ihm erweckt hatte. Da er diese endlich erkannte und sich von ihr völlig in Besitz genommen fühlte, hatte er den Mut, den kein Mann mit glücklicheren Lebenserfahrungen besessen haben würde, den Mut, an das zu denken, was Alan ihm gesagt und nur durch seine dankbaren Erinnerungen an die Vergangenheit in die Zukunft hinauszublicken. Während der schlaflosen Stunden der Nacht hatte er mit ruhigem, festen Vorsatze beschlossen, sich, um damit einen Teil des Dankes abzutragen, den er Alan schuldete, dem teuersten Wunsche dieses Freundes zu opfern. Mit festem Willen hatte er sich zu der Überzeugung gebracht, dass er um Alans Willen die Leidenschaft bezwingen müsse, die sich seiner bemächtigt, und dass er dies nur tun könne, wenn er fortginge. Als der Morgen gekommen war, hatte ihn kein nachträglicher Zweifel gequält, und auch jetzt war er von solchem frei. Die einzige Frage, die ihn zögern machte, war die, ob er Thorpe Ambrose verlassen solle, obwohl Mr. Brocks Brief ihn aller Notwendigkeit überhob, in Norfolk über ein Frauenzimmer zu wachen, das sich in Somersetshire befand, obwohl die Pflichten des Administrationsbüros dergestalt waren, dass sie mit Sicherheit in Mr. Bashwoods erprobten und zuverlässigen Händen verbleiben durften, war doch sein Gemüt trotz alledem nicht ruhig bei dem Gedanken, Ellen zu einer Zeit zu verlassen, wo eine Krise in dessen Leben bevorstand. Ende von Abschnitt 16. Gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 24. Oktober 2023.